Ja, vielen Dank für die Einladung zur Marx-Expedition. Finde ich einen sehr schönen Titel. Expeditionen führen ja manchmal dazu, dass man was Neues entdeckt oder dass man Abenteuer erlebt. Und wenn man eine Expedition macht in das von Marx beackerte Feld, in die Theorien, in die Werke, die der Marx geschrieben hat, dann ist das eigentlich ein ziemlich sicherer Garant, dass man da Abenteuer, intellektuelle Abenteuer erleben kann, die dann aber nicht unbedingt folgenlos bleiben. Denn der Marx, er saß zwar einen großen Teil seines Lebens im Britischen Museum, in der Bibliothek, hat viel Theorie produziert, aber das sollte man nicht vergessen, die Theorie war immer darauf bedacht, politisch einzugreifen, etwas zu verändern. Als er gerade den ersten Band des Kapitals veröffentlicht hatte, das war eine ziemlich schwere Geburt, er ist da nicht fertig geworden, mit den Bänden 2 und 3 ist er überhaupt nicht fertig geworden, die musste er Engels aus seinem Nachlass herausgeben, aber als er mit diesem ersten Band fertig war, das Ding endlich beim Drucker hatte, schrieb er ganz begeistert an einen Freund, dieses Buch, der erste Band vom Kapital, ist das schlimmste Missil, was den Bürgern, Grundeigentümern eingeschlossen, noch jemals an den Kopf geworfen worden ist. Das heißt, er hat das Kapital wirklich als eine Waffe gesehen, und zwar als eine scharfe Waffe, die dazu beitragen kann, natürlich nicht allein, die Waffe muss ja von irgendjemandem geführt werden, aber die schon dazu beitragen kann, diese bürgerliche Gesellschaft, in der er lebte und in der wir heute auch noch leben, die wirklich zu unterminieren. Allein, dass wir uns jetzt heute über Marx unterhalten, ist ja schon mal ein kleines Indiz dafür, dass er nicht ganz falsch gelegen ist und dass immer wieder behauptet wird, Marx ist tot, ist eigentlich der beste Beweis von seiner Überlebensfähigkeit. Also wenn jemand wirklich tot ist, dann muss man nicht alle 10, 15 Jahre erneut die Parole ausgeben, jetzt ist er aber wirklich tot. Dann wird er einfach vergessen. Aber so oft, wie Marx totgesagt worden ist, muss es ihm eigentlich ziemlich gut gehen. Nun steht dieser Einführungsvortrag heute Abend ja unter dem Titel Das Kapital und die Finanzkrise. Finanzkrise, das ist ja, wenn wir die Zeitung aufblättern, geht es um Krise, im Moment gerade um die Euro-Krise, um die Schuldenkrise. Es ist noch nicht sehr lange her, vor 2 Jahren ging es um die Bankenkrise und die Bankenrettung. Aber auch das ist jetzt nicht die einzige Krise gewesen. Vor 10 Jahren, 12 Jahren hatten wir diese Krise der New Economy mit einem enormen Crash der Aktienmärkte. In den 90er Jahren gab es eine ganze Reihe von Währungskrisen, die Mexiko-Krise, die Russland-Krise. Anfang der 90er gab es auch eine Pfund- und Lira-Krise, die zum Zusammenbruch des damaligen europäischen Währungssystems geführt haben. Das heißt, eigentlich diese heutige Krise muss man schon so als nicht isoliert betrachten, sondern als ein Moment in einem ganzen Krisenzyklus, wo also insbesondere Finanzmärkte und Währungen eine Rolle gespielt haben. Und bei der, nicht jetzt, sondern bereits bei der letzten Krise, der Banken- und Finanzmarktkrise 2007, 2008, da ging der Marx zum ersten Mal wieder etwas breiter durch die Presse. Nachdem Anfang der 90er Jahre verkündet worden ist, Marx ist tot. Also man hat Marx identifiziert mit Sowjetunion und die war ja bekanntlich zusammengebrochen. Also konnte auch von Marx nicht viel übrig bleiben, so der etwas vorschnelle Schluss. Hat man dann vor 3-4 Jahren plötzlich angefangen, den Marx wieder zu entdecken. Auf einem Titelbild des Spiegels konnte man plötzlich seinen Kopf entdecken. In so einer der beliebten Fernsehabstimmungen wurde Marx, ich glaube, entweder zum zweit- oder drittwichtigsten Deutschen gewählt, in England ebenfalls in der BBC zum bedeutendsten Philosophen. Also man hat angefangen, den Marx wieder wahrzunehmen, aber in so einer Art und Weise, man fasst ihn mal kurz an und dann lässt man ihn aber auch gleich wieder fallen, wie so eine heiße Kartoffel. Also angesichts der Krise, dieser Erschütterung des Kapitalismus, vor allem der Bankenkrise, wo ja dauernd der Vergleich gezogen worden ist zur Krise 1929, erinnert man sich wieder an den alten Herrn mit Rauschebart, der doch gesagt hat, Krisen gehören zum Kapitalismus dazu, während die ganze bürgerliche Ökonomie eigentlich in unterschiedlicher Form zu zeigen versucht, nein, Krisen gehören nicht dazu oder wenn sie dazu gehören, kriegen wir sie in den Griff durch die richtige Wirtschaftspolitik. Als es da eben relativ unerwartet so eine schwere Krise gab, hat man sich an den alten Herrn erinnert und musste dann zugeben, es war vielleicht doch nicht alles falsch, was er sagte, aber eigentlich wollen wir doch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist eh schon alles so lange her und für heute gilt das nicht mehr. Und dann, also das war zumindest mein Eindruck in dieser Zeit, man greift ihn auf, aber um ihn dann beruhigt weglegen zu können. Man hat so ein bisschen Angst, ob einem der gute Mann da nicht doch noch wieder mal was an den Kopf schleudert und versichert sich selber, dass er das wohl nicht tun kann. Das Hauptargument, warum der Marx, obwohl er die eine oder andere richtige Frage aufgeworfen hat, warum er uns nichts mehr zu sagen hat, war schlicht und einfach das Alter. Das Kapital ist 150 Jahre alt, knapp 150 Jahre alt, und da hat sich doch nun jede Menge geändert in der Zwischenzeit. Also im 19. Jahrhundert, da gab es den Manchester-Kapitalismus mit Arbeitstagen von 14, 15 Stunden, den Arbeitern und Arbeiterinnen ging es doch furchtbar schlecht. Heute haben wir den Sozialstaat, da geht es doch allen besser. Damals hatten wir den puren Kapitalismus, heute die soziale Marktwirtschaft. Und außerdem sind doch heute auch die Probleme ganz andere. Da haben wir Globalisierung und Ähnliches. Also man hat sich eigentlich nicht, zumindest sind mir keine solchen Beiträge über den Weg gelaufen, inhaltlich mit Marx auseinandergesetzt. Was sagt er denn jetzt zur Krise, zum Kapital? Sondern man hat eben relativ schnell auf das Alter gepocht und das bereits als ein plausibles Argument angesehen, zu sagen, ja, wenn irgendwas so alt ist, dann kann es doch gar nicht mehr aktuell sein. Gut, das ist zwar für viele Wirtschafts- und gesellschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen, die heute rauskommen, durchaus zutreffend. Die sind zuweilen nicht mehr aktuell, kaum dass die Druckerschwärze getrocknet ist. Für den Marx gilt das aber nicht. Das wäre jetzt so meine erste These, die ich dagegen stelle. Es gilt nicht für ihn, und das kann man auch relativ einfach sagen. Also Aktualität bedeutet noch lange nicht, dass alles richtig ist, sondern Aktualität bedeutet, dass es um was Heutiges geht. Und dass das der Fall ist, das kann man eigentlich relativ schnell feststellen, wenn man sich mal ernsthaft damit beschäftigt, was macht denn der Marx eigentlich in seinem Kapital? Was analysiert er denn eigentlich in seinem Kapital? Ist es der englische Kapitalismus seiner Zeit oder der Konkurrenzkapitalismus des 19. Jahrhunderts? Wenn es das nur gewesen wäre, dann hätten alle diese Kritiker, die sagen, das ist ja zu alt, die hätten dann natürlich recht. Dann hätte er eine begrenzte historische Phase des Kapitalismus untersucht und die ist nun in der Tat vergangen und heute haben wir eine andere Phase. Sein Anspruch zumindest war etwas anderes. Im Vorwort zum Kapital hat er geschrieben, dass das, was er in diesem Werk untersuchen will, ist die kapitalistische Produktionsweise. Ihre entwickelste Gestalt hat sie heute in England und deshalb nimmt er England als Hauptillustration seiner theoretischen Entwicklung. Also der zeitgeschichtliche Bezug zu England war gar nicht der entscheidende Gegenstand des Kapitals, das war Illustration. Illustration für seine theoretische Entwicklung. Das heißt, der Marx versucht eine Theorie des Kapitalismus zu entwerfen und nicht eine bestimmte Zeit jetzt einfach zu analysieren. Am Ende vom dritten Band des Kapitals kommt er auf diesen Punkt zurück, da macht er so einen Rückblick, was habe ich jetzt in diesen drei Bänden analysiert, was habe ich nicht analysiert, der Weltmarkt, die Konjunkturen und so weiter, das blieb außen vor. Warum blieb das außen vor? Und da schreibt er einen sehr, sehr treffenden, sehr, sehr gehaltvollen Satz und schreibt, weil wir nur die innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise sozusagen in ihrem idealen Durchschnitt zu untersuchen hatten. Innere Organisation der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt. So beschreibt er sein Unternehmen in diesen drei Bänden des Kapitals. Idealer Durchschnitt ist was anderes als ein empirischer Durchschnitt. Er nimmt sich nicht einfach ein paar empirisch existierende Kapitalismen her und guckt sich an, was haben die denn nun gemeinsam? Und das ist anscheinend das Entscheidende am Kapitalismus. Da wäre er wiederum auf etwas sehr Zeitbedingtes gekommen, da hätte er dann den Entwicklungsstand im 19. Jahrhundert reflektiert. Das will er aber nicht. Er spricht nicht von einem empirischen Durchschnitt, sondern er spricht von einem idealen Durchschnitt. Also er hat das im Blick, was den Kapitalismus notwendigerweise zum Kapitalismus macht. Was unterscheidet den Kapitalismus von anderen Gesellschaftsformationen, von anderen Produktionsweisen? Und da geht er nun sehr präzise, sehr umfassend vor, indem er nämlich in seine Untersuchung nicht einfach aufnimmt, das, was es zu seiner Zeit bereits gibt, sondern das, was notwendigerweise zum Kapitalismus dazugehört. Das heißt, er geht in gewisser Weise über seine Zeit hinaus. Er untersucht beispielsweise im ersten Band des Kapitals etwas, was er als Produktion des relativen Mehrwerts bezeichnet. Da geht es darum, dass der Mehrwert, den sich das Kapital aneignet, gesteigert werden kann, wenn die Produktivität der Arbeit steigt, wenn die Lebensmittel für die Arbeitskräfte billiger werden und dementsprechend der Wert, der für diese Arbeitskraft gezahlt werden muss, zurückgehen kann, ohne dass der Lebensstandard, also die Reproduktionsmöglichkeiten der Arbeitskräfte, darunter leiden. Also Produktivitätsgewinne, die sich dann niederschlagen in zunehmenden Gewinnen des Kapitals. Das bezeichnet der Marx als Produktion des relativen Mehrwerts. Diese Produktion des relativen Mehrwerts funktioniert fürs Kapital aber nur dann, wenn die Mehrzahl der Lebensmittel, damit sind jetzt nicht nur Nahrungsmittel gemeint, sondern überhaupt das, was wir zu unserer Reproduktion benötigen, wenn die Mehrzahl dieser Reproduktionsmittel auch tatsächlich kapitalistisch produziert werden. Wenn sich Arbeitskräfte, wie das im 19. Jahrhundert noch häufig der Fall war, nicht allein von Lohnarbeit ernähren, wenn das sogenannte Arbeiterbauern sind, die also außer der Lohnarbeit in der Fabrik auch noch einen kleinen Garten, einen kleinen Acker haben, einen guten Teil ihrer Lebensmittel selber produzieren. Oder wenn die so am Stadtrand wohnen, sich von die Lebensmittel bei kleinen Warenproduzenten kaufen, dann kann in den kapitalistischen Fabriken die Produktivität steigen ins Unermessliche, wenn die Arbeiter und Arbeiterinnen von diesen Waren nur wenig kaufen, dann hat es keinen Einfluss auf den Wert ihrer Arbeitskraft und dieser Mechanismus der relativen Mehrwertproduktion kann nicht funktionieren. Also im 19. Jahrhundert war das eher die Ausnahme. Marx beschreibt es aber als ein ganz zentraler Aspekt kapitalistischer Produktion. Im 20. Jahrhundert hatten wir das und einige von euch kennen vielleicht diesen Begriff, den man dafür im 20. Jahrhundert gefunden hat, den Fordismus, Massenproduktion, die einhergeht mit Massenkonsumption, die sowohl die Produktionsweise, die Betriebsweise des Kapitals ändert, als auch die Konsummuster in entwickelten kapitalistischen Ländern. Dieser Fordismus, nicht nur bei Leuten, die sich jetzt an Marx orientieren, sondern überall in den Sozialwissenschaften war ein wichtiges Thema. Aber dieser Fordismus ist im Grunde genommen eine Spielart dessen, was der Marx als Produktion des relativen Mehrwerts 50, 80 Jahre vorher analysiert hat. Also insofern ist er mit seinen Analysen alles andere als zeitgebunden. Er hat da schon eine ganze Reihe von grundlegenden Bestimmungen des Kapitalismus erfasst, die so richtig durchschlagend eigentlich erst im 20. oder jetzt im 21. Jahrhundert werden. Der größte Teil, also quantitativ, umfangsmäßig, des dritten Bandes des Kapitals ist gewidmet der Analyse des zinstragenden Kapitals, des Kredits und der Banken. Finanzmärkte war für Marx ein ganz wichtiges Thema. Damit hat er sich nicht nur theoretisch, kategorial auseinandergesetzt in den 50er, 60er Jahren hat er sein Geld als Journalist verdient. Er hat in den 50er Jahren für die New York Daily Tribune geschrieben, damals die größte Tageszeitung der Welt. Und da war ein Thema, wo es immer drum ging, waren Finanzmärkte, waren Banken. Waren auch die gesetzlichen Bestimmungen dieser Finanzmärkte. Also beispielsweise war das englische Währungssystem strikt an Gold gebunden. Die englische Notenbank durfte eben nur sehr begrenzt Noten ausgeben über ihren Goldvorrat hinaus. 1857 in der ersten Weltwirtschaftskrise sagt Marx als praktisch einziger korrekt voraus, das lässt sich nicht aufrechterhalten. Also alle anderen Ökonomen sehen diese Goldbindung als die unaufgebbare Bedingung. Der Marx sagt, das muss fallen, das lässt sich nicht aufrechterhalten. Und tatsächlich zwei Wochen später passiert genau das, was er voraussagt. Das heißt, er war da also jetzt nicht nur auf so einer abstrakt wissenschaftlichen Ebene in dieser Materie drin, sondern wirklich ganz praktisch als Wirtschaftsjournalist und mit sehr bescheidenen Mitteln sogar direkt als Spekulant. Also er hat sein Glück ebenfalls am Aktienmarkt versucht. Da war er dann allerdings nicht so erfolgreich wie bei seiner wissenschaftlichen oder journalistischen Behandlung der Sache. Da er aber sowieso nie Geld hatte, hat er auch nicht viel verlieren können. Aber jedenfalls seine Analyse, seine Analysen, die er da vorgelegt hat, auch zum Finanzmarkt, die sind in dem dritten Band, den er nicht beendet hat, die sind zwar Fragment geblieben, aber die sind gerade angesichts der heutigen Probleme und Situation, in der wir uns befinden, sind die nach wie vor ganz wichtig. Und da komme ich jetzt also auch nochmal zurück zu dem Interesse, das der Marx gefunden hat, so 2008, 2009. Warum hat man da plötzlich, also in Medien, wo man da gar nicht vorher damit gerechnet hat, warum war da plötzlich der Marx wieder so wichtig? Hintergrund war die Krise. Und bei dieser Krise muss man ja mal sich auch ein bisschen den zeitlichen Hintergrund vergegenwärtigen. Die letzten 2-3 Jahrzehnte in praktisch allen westlichen Ländern sind gekennzeichnet durch den Siegeszug des Neoliberalismus. Der Neoliberalismus, der verkündet, Märkte können alles am besten. Wir müssen, Titel von einem Buch von Friedrich Merz, was leider ein bisschen zu spät erschienen ist, also leider für ihn, Titel dieses Buches, mehr Kapitalismus wagen. Also die letzten 20 Jahre lang hat man uns den Kapitalismus und möglichst den sich frei entfaltenden Kapitalismus geradezu als gesellschaftliche Utopie gepredigt. Der Staat, das ist der böse Bube, der macht immer nur schlimme Sachen. Die Gewerkschaften, das sind die schlimmen Jungs, die muss man so ein bisschen unter Kontrolle halten. Der Markt und der Kapitalismus, das ist aber die Kraft, die uns voranbringt, die gesellschaftlichen Fortschritt bringt. Und das Problem ist, wir haben noch viel zu wenig Markt, viel zu wenig Kapitalismus, wir brauchen mehr davon. Nun kam es 2008, 2009 zu dieser Finanzmarktkrise. Das heißt, zu einer Krise genau dort, wo die Märkte am wenigsten reglementiert waren, wo der Kapitalismus sich am meisten entfaltet hatte. Und ausgerechnet dort kommt es entgegen allen Voraussagen zu einer tiefen Krise, die ja dann nicht nur Finanzmarktkrise geblieben ist, sondern sich zu einer gesamten Wirtschaftskrise ausgeweitet hat. Und sowas war einfach nicht vorgesehen. Das war nicht vorgesehen bei diesen vielen Propagandisten des Neoliberalismus. Das war aber auch nicht vorgesehen in der akademischen Ökonomie. Die akademische Ökonomie, die wird heutzutage von zwei Schulen dominiert. Das eine ist die Neoklassik, also diese Schule der Marktgläubigen, der Markteuphoriker, die sagen, also Märkte sind das Beste, was wir uns vorstellen können. Die führen zu Wohlstand, Gleichgewicht und was weiß ich. Alles, was gut und schön ist, findet man auf dem Markt. Wenn es Krisen gibt, dann sind es nur Störungen von außen. Aber der Markt selber, der kann keine Krisen hervorbringen. Die zweite Schule, die heute dominiert, das ist der Keynesianismus, also diese verschiedenen Spielarten ökonomischer Theorie, die auf John Maynard Keynes mehr oder weniger zurückgehen. Die Keynesianer sagen zwar, ja, in einer kapitalistischen Marktwirtschaft kann es zu Krisen kommen, da liegen die Neoklassiker falsch, aber wenn man unsere schöne keynesianische Wirtschaftspolitik befolgt, wenn also die Regierungen Leitplanken einrichten, an denen sich die Märkte orientieren können, dann ist alles in Butter. Dann kann man Wirtschaftskrisen vermeiden, beziehungsweise wenn es da kleine Anzeichen für gibt, kann man gegensteuern und kommt sofort aus der Krise heraus. Also die einen sagen, Krisen kann es gar nicht geben, und die anderen sagen, Krisen kann man vermeiden. Ja, und der gute Marx, der kannte zwar weder die eine noch die andere Richtung, die sind erst entstanden nach seinem Tod, aber der konnte sich hinstellen und sagen, alles Quatsch. Krisen gehören zum Kapitalismus dazu. Das sind keine Betriebsunfälle. Das ist nichts, was man vermeiden kann, wenn man ein bisschen besser aufpasst. Krisen werden notwendigerweise im Kapitalismus hervorgebracht. Und warum werden die hervorgebracht? Weil sie aus seinem Grundprinzip der Kapitalverwertung resultieren. Also Kapitalverwertung, der Kern des Kapitalismus, ist genau das, was die Krise produziert. Und das ist nun ein Punkt, wo Neoklassik und Keynesianismus eigentlich nicht viel entgegenzusetzen haben. Schauen wir uns die Krisenerklärungen an, Erklärungen in Anführungszeichen. Was war en vogue in der Finanzmarktkrise 2008, 2009? Ja, da konnte man überall Klagen über die Gier der Manager hören. Die Gier der Manager und die Banker, die sich da immer höhere Gehälter vereinnahmen und immer höhere Risiken eingehen, das muss ja irgendwann zur Krise führen. Adam Smith, der Begründer der neuzeitlichen Ökonomie, hat wahrscheinlich in seinem Grab rotiert, denn er hatte ja die Märkte genau damit begründet, dass wir nicht an das Wohlwollen unserer Nachbarn appellieren müssen, wenn wir was wollen, sondern wir appellieren an ihren Eigennutz. Der Bäcker oder der Fleischer, so Smith, will etwas verdienen, deswegen muss er eine Ware produzieren, die ich haben will, die ich ihm abkaufe. Also der Bäcker oder Fleischer tut nicht etwas für mich, weil er so ein guter Mensch ist, sondern weil er auf Eigennutz setzt, weil er seinen eigenen Vorteil befriedigt, meinetwegen auch seine eigene Gier. Also das galt ja geradezu als die Rechtfertigung des Kapitalismus, den Linken wird ja immer vorgeworfen, ihr setzt so auf das Gute im Menschen und der Mensch ist gar nicht so gut. Ja, aber jetzt ist anscheinend das Schlechte im Menschen auch noch verantwortlich für die Krisen im Kapitalismus, die doch angeblich immer mit dem Menschen umgehen können, da der Kapitalismus, egal wie schlecht er ist. Also das war eine sehr hilflose Reaktion, sehr weit verbreitet, aber sehr hilflos, um eigentlich eine Auseinandersetzung mit Kapitalismus als solchem zu vermeiden. Im Moment, angesichts der Euro-Krise, erleben wir sowas Ähnliches. Was hören wir aus allen Medien, ist jetzt Schuld an der Euro-Krise? Da haben einige Länder über ihre Verhältnisse gelebt. Die haben zu viel Schulden gemacht oder die haben überhaupt Schulden gemacht. Das scheint was ganz Schlechtes zu sein. Ähnlich wie bei der Gier ist das Erste, was einem da auffällt, vor der Krise hat es anscheinend niemand gemerkt. Also im Jahr 2007, 2006, da hat niemand gemerkt, dass Banker und Manager zu gierig sind und es hat auch niemand gemerkt, dass irgendwelche Länder über ihre Verhältnisse leben. Das sind alles so nachgeschobene Begründungen. Allerdings Begründungen, die genau die Auseinandersetzung verhindern mit den Ursachen der Krise, nämlich mit der Kapitalverwertung, die sie hervorbringt. Das ist 2008 nicht anders gewesen als jetzt in dieser Staatsschuldenkrise. Ob nämlich ein Staat zu viel oder zu wenig Schulden hat, ist nicht eine Frage der Freigebigkeit der Politiker, ob die da zu viel oder zu wenig ausgegeben haben, sondern da drückt sich das Verhältnis von funktionierender kapitalistischer Verwertung auf der einen Seite, den daraus generierten Steuereinnahmen und den Möglichkeiten der Rückzahlung von Schulden bzw. der Bedienung von Zinsen aus. Wenn dieses Verhältnis gestört ist, Kapitalverwertung auf der einen Seite, Rückzahlungsmöglichkeiten von Zinsen, dann bedeutet das, dass es an den Finanzmärkten Probleme gibt, weil die Geldbesitzer, die ihr Geld per Staatsschulden vermehren wollen, Gefahr laufen, Verluste zu machen, wenn nicht mehr was zurückgezahlt wird. Das ist aber nicht eine Frage des über die Verhältnisse Lebens, sondern es ist eine Frage, wie die Kapitalverwertung funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Also insofern sind die Gründe, die da geliefert worden sind, für Krisen und die auch im Moment geliefert werden, ziemlich oberflächlich. Und das sollte doch auch schon mal Anlass sein, sich mal anzugucken, welche Gründe liefert Marx für Krisenprozesse. Jetzt ist das ein ziemlich kompliziertes Feld. Ich kann hier nur, also wirklich in sehr vereinfacht, die Idee präsentieren, die bei Marx dahinter steht. Sein Ausgangspunkt für die Krisentheorie, wie gesagt, ist die Kapitalverwertung selber. Was bedeutet Kapitalismus? Kapitalismus ist im Grunde genommen die Verallgemeinerung dieser, wie er das nennt, allgemeinen Formel des Kapitals, GWG-. Geld wird vorgeschossen, um Ware zu kaufen, um dann diese Ware für mehr Geld, also dieser berühmte Strich steht für die Vermehrung des Geldes, um die Ware dann für mehr Geld zu kaufen. Und hinter diesem Strich verbirgt sich dann der Mehrwert, den der Kapitalist aneignen kann. Die Frage, die er im ersten Band des Kapitals zu beantworten sucht, ist: Wie ist das denn überhaupt möglich, wenn Waren zu ihrem Wert verkauft werden? Also natürlich kann ich eine Flasche Wasser für 1 Euro kaufen und für 1,50 € verkaufen und habe 50 Cent Mehrwert erzielt. Aber dann habe ich die entweder unter ihrem Wert gekauft oder über ihrem Wert verkauft. Dass das aber möglich ist, obwohl Äquivalente getauscht werden, das ist nur der Fall, weil der Kapitalist, wie Marx das so schön formuliert, das Glück hat, auf dem Markt eine Ware zu finden, bei deren Verbrauch ein größerer Wert rauskommt, als sie selber hat. Das ist die wahre Arbeitskraft. Auf dem Markt finden wir die Arbeitskraft als eine Ware vor. Die Arbeitskraft ist nicht identisch mit dem Arbeiter oder der Arbeiterin, also mit der Person, sondern Arbeitskraft ist die Fähigkeit zu arbeiten. Diese Fähigkeit zu arbeiten wird im Kapital für eine bestimmte Zeit, einen Tag, einen Monat, ein Jahr überlassen. Und das Kapital muss den Wert dieser Fähigkeit bezahlen, muss dafür sorgen, dass die Personen, ihre Familien, sich reproduzieren können. Das ist dann der Arbeitslohn, der gezahlt wird. Der Vorteil, den das Kapital aus dieser Arbeitskraft rauszieht, ist ihre Benutzung. Unter dem Kommando des Kapitals wird die Arbeitskraft, also die Fähigkeit zu arbeiten, angewendet, der Arbeiter oder die Arbeiterin arbeitet, produziert neue Waren, produziert neuen Wert. Das heißt, diese schöne Formel müssen wir auflösen. Wir müssen uns anschauen, welche Waren kauft das Kapital eigentlich für diesen Geldvorschuss. Es kauft einerseits die wahre Arbeitskraft, andererseits Produktionsmittel, Maschinen, Rohstoffe, Gebäude. Die Striche hier, die stehen für Tauschvorgänge, da wird was gekauft. Und jetzt hört aber der Tausch erstmal auf, jetzt findet ein Produktionsprozess statt. Und der Produktionsprozess, der hat nichts mehr mit Tausch zu tun, sondern mit Kommando, mit Herrschaft. Unter dem Kommando des Kapitals wird nach Maßgabe des Kapitals, also nach dessen Kriterien, produziert. Und bei diesem Produktionsprozess kommt eine Ware raus. Wenn das alles so nach Plan geht, hat diese neue Ware bereits einen größeren Wert als der Geldvorschuss. Und jetzt kann getauscht werden. Es werden Äquivalente getauscht. Und am Ende hat der Kapitalbesitzer, der das Kapital vorgeschossen hat, eine größere Geldsumme als am Anfang. Das heißt, durch eine geschickte Kombination von Tauschvorgängen, wobei immer nur Waren zu ihrem Wert getauscht werden, und einem Produktionsvorgang ist diese Formel da oben möglich. Das ist die grundlegende Erklärung von Marx, wie überhaupt Kapitalverwertung funktioniert. Hier an dieser Formel kann man auch deutlich machen, was Marx unter der Ausbeutung der Arbeitskraft versteht. Da geht es nicht darum, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen unter ganz besonders schlechten Bedingungen arbeiten für einen Hungerlohn und der Kapitalist mit der Peitsche daneben steht. Ausbeutung kann stattfinden im klimatisierten Büro mit firmeneigener Sauna, die ich jederzeit benutzen kann. Ausbeutung bezieht sich darauf, dass die wahre Arbeitskraft einen geringeren Wert hat als den Wert, den sie selber in der Produktion hervorbringt. Und dass diese Differenz sich das Kapital aneignet. Das ist Ausbeutung, egal unter welchen mehr oder weniger menschenfreundlichen Bedingungen dieser ganze Prozess vonstatten geht. Nun ist allerdings diese Kapitalverwertung nichts Statisches. Am Anfang steht ein G, am Ende steht wiederum ein G, steht Geld. Das heißt, Anfang und Ende der Kapitalverwertung haben dieselbe Qualität. Es ist eine Geldsumme. Der einzige Unterschied ist ein quantitativer. Und dieser quantitative Unterschied ist der Zweck dieser Bewegung. Das Kapital soll sich verwerten. Ja, aber wenn wir da am Ende stehen, bei dem G-Strich, das ist im Grunde genommen genauso ein, dieses G-Strich, das vermehrte G, ist im Grunde genommen genauso ein G wie am Anfang. Das heißt, dieser Prozess muss jetzt weitergehen. Immer weiter. Kapitalverwertung ist ein endloser Prozess, der hat keinen Zweck. Und er hat auch kein Maß. Wenn wir hier eine Zunahme feststellen von 10%, dann ist das ganz hübsch. Hätten wir 20%, dann ist das noch hübscher. 30%, 40%, 50% ist noch besser. Aber es gibt in diesem Prozess selber kein Kriterium, was einem sagen würde, das ist eine normale Verwertung. Das reicht. Das gibt es nicht. Das ist eben gerade nicht die Gier der Kapitalisten, sondern der Prozess selber, der Prozess der Kapitalverwertung hat überhaupt kein Maß, um auszudrücken, bis hierher und jetzt reicht es eigentlich. Dass es da kein Maß gibt, das wird den Einzelnen gegenüber durchgesetzt durch die Konkurrenz der einzelnen Kapitalien. Am Markt konkurriert jeder Kapitalist, jedes kapitalistische Unternehmen gegen die anderen. Sie versuchen, größere Marktanteile zu erreichen. Sie versuchen, neue Produktionsmethoden einzuführen. billiger zu produzieren, neue Märkte zu entwickeln. Wie passiert das, indem dieser Strich hier, also der Gewinn aus der einen Periode, zum Kapital der nächsten Periode wird? Und um in diesem Konkurrenzkampf mithalten zu können, ist hier maximaler Gewinn erforderlich. Das heißt, die Maßlosigkeit dieses Prozesses, das ist nicht einfach so eine theoretische Fiktion, dass man da jetzt so ein bisschen Begriffshuberei treibt, sagt, ja, kein qualitativer Unterschied, nur quantitativ und die Quantität hat keine Grenze, also ist es unendlich. Das ist eine knallharte Realität. Das kapitalistische Unternehmen, das im Konkurrenzkampf sagen würde, bis hierher und nicht weiter, das reicht mir, das wird höchstwahrscheinlich in naher Zukunft pleite gehen. Also diese Maßlosigkeit wird durch die Konkurrenz selber durchgesetzt. Insofern ist die kapitalistische Produktionsweise eine enorm dynamische Angelegenheit. Da ist nichts statisch, es bleibt so, wie es ist, sondern es wird permanent alles umgewälzt, angetrieben davon, diesen Strich zu vergrößern. Vergrößerung der Renditen, Vergrößerung des Gewinns, das ist nicht ein individueller Spleen von Josef Ackermann, sondern das ist kapitalistische Notwendigkeit. Und gleichzeitig, das ist der Clou der marxischen Krisentheorie, ist es auch der Grund kapitalistischer Krisen. Denn wie kann ich diesen Strich hier vergrößern? Indem ich nämlich, einfach gesagt, versuche hier Kosten zu senken, weniger Arbeitskräfte einsetze, rationalisiere, neue Maschinen einführe, die es mir erlaubt, mit weniger Arbeitskräften, mit weniger Energieaufwand zu produzieren, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hier meine Produktion auszudehnen. Insofern ist dem Kapitalismus eine ganz zwei gegensätzliche Tendenzen sind dem Kapitalismus immanent, dass nämlich auf der einen Seite die Produktion und die Produktivität permanent gesteigert wird, dass aber auf der anderen Seite Konsum, Nachfrage, zumindest, ich will nicht sagen, dauernd gesenkt wird, aber es wird irgendwie gedeckelt. Es ist der Deckel drauf. Was die Arbeitskräfte angeht, versucht jedes kapitalistische Unternehmen, die Löhne so niedrig wie möglich zu halten. Was die Zahl der Arbeitskräfte angeht, versucht jedes kapitalistische Unternehmen, die Zahl so gering wie möglich zu halten. Ja, wodurch wird nun die Massenkaufkraft bestimmt? Durch die durchschnittliche Höhe des Arbeitslohns mal die Zahl der Beschäftigten. Beide Größen werden aber versucht, niedrig zu halten. Das macht aber noch lange nicht die gesamte Nachfrage aus. Es kommt ja auch eine Investitionsnachfrage nach Produktionsmitteln dazu. Aber auch da ist ein Deckel drauf. Diese Nachfrage nach Produktionsmitteln sieht ja nicht so aus, umso mehr, umso besser, sondern sie hängt ab von den Gewinnerwartungen, die ein Unternehmen hat. Die können gut sein. Es kann so einen Investitionsboom geben, dann haben wir eine Zeit lang eine boomende Wirtschaft. Aber in dem Moment, wo diese Aussichten schlechter werden oder wo sich noch bessere Alternativen zeigen, zum Beispiel durch Investitionen am Finanzmarkt, bricht dieser Investitionsboom ab. Und dann haben wir genau die Situation, dass die eine Tendenz kapitalistischer Entwicklung auf beständiges Wachstum hinausläuft, immer mehr, immer größere Produktivität, und die andere Tendenz auf eine immer geringere Nachfrage. Also es tut sich eine Schere auf, und diese Schere, die führt letzten Endes zur Krise. Diese Krisen, die sich da auftun, die bestehen einerseits in der Überproduktion von Waren. Es werden zu viele Waren produziert, verglichen mit der Nachfrage. Sie bestehen aber auch in der Überproduktion von Kapital. Es gibt zu viele Produktionsanlagen. Es ist Kapital investiert worden, was sich nicht mehr verwerten kann. Und das ist genau das, was in einer Krise passiert. Eine Krise, das hätte ich vielleicht auch vorhin noch betonen wollen, eine kapitalistische Krise, worin besteht die eigentlich? Die besteht nicht darin, dass es viele Arbeitslose gibt oder dass die Löhne sinken, dass das Leben schlechter wird. Der Kapitalismus hat uns nie einen schönen Arbeitsplatz versprochen oder ein gutes Leben. Beim Kapitalismus geht es um Profitproduktion. Deswegen haben wir eine kapitalistische Krise auch nur dann, wenn die Profitproduktion in Frage gestellt wird. Das hat dann als Nebenauswirkungen in der Regel Arbeitslosigkeit und verschlechterte Lebensverhältnisse. Zuweilen wird aber auch jede Menge Profit produziert bei hoher Arbeitslosigkeit, bei schlechteren Lebensverhältnissen der Mehrheit der Bevölkerung. Wenn viel Profit dabei produziert wird, dann haben wir keine Krise mehr, aber uns geht es trotzdem noch schlecht. Das kommt durchaus vor. Diese Krise, so wie ich sie gerade, also wirklich sehr vereinfacht geschildert habe, als auseinanderlaufende Tendenzen, die dann irgendwann zu dem Crash führen, diese Krisen, die liegen nicht an mangelnder Einsicht der Akteure. Also die kann man jetzt nicht vermeiden, indem man den Managern allen die drei Bände des Kapitals schenkt und dann sollen sie da mal lesen und kapieren, woran das liegt. Auch wenn man durchblickt, erzwingt die Konkurrenz genau dieses Verhalten. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, was ich da auch in einem Buch aufgegriffen habe. Anfang der 90er Jahre gab es eine große Autokrise. Die Autobranche, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, hatte enorme Überkapazitäten und es war klar, die muss sich eigentlich verkleinern. Ist heute nicht ganz so extrem wie damals, aber im Prinzip sind wir eigentlich wieder in so einer Lage. In dieser Situation hat der damalige Vorstandsvorsitzende von BMW angekündigt, dass BMW die Produktion ausweiten wird. Da haben die Wirtschaftsjournalisten bei der Bilanzpressekonferenz gesagt, ja, aber Autokrise, hier überall heißt es, es sind zu viele Autos und die anderen Firmen überlegen sich zum Teil, wo sie jetzt einen Berg dicht machen. Sie sagen, sie wollen die Produktion ausweiten. Dann sagte der gute Mann, ja, das ist richtig, die Automobilindustrie ist in der Krise. Es gibt zu viele Autos auf dem Markt, aber auf dem Markt gibt es zu wenige BMWs. Und das war richtig, in gewisser Weise. Das war genau die kapitalistische Überlebensstrategie. Dass es insgesamt zu viele Autos gibt, ist mir als Einzelunternehmer im Grunde genommen schnurzpiep egal. Für mich zählt, wie viele Autos kann ich loswerden. Ich muss versuchen, meinen Gewinn zu steigern und wenn ich den anderen aus dem Markt kicke mit meinen Autos, umso besser, dann habe ich größere Marktanteile. Das heißt, die rationale Strategie ist es durchaus, auch wenn ich weiß, alles steuert auf eine Krise zu, Produktion und Produktivität zu erhöhen, weil ich dann besser aus der Krise rauskommen kann als die anderen. Die anderen denken aber in der Regel dasselbe. Alle machen dasselbe. Ja, für einige ist es von Erfolg gekrönt und für andere nicht. Das nennt man kapitalistische Konkurrenz. Insofern haben wir immer wieder diese Krisen. Sie sind unvermeidbar. Für das Kapital als Ganzes, als System, sind sie produktiv. Die produktivsten Firmen, die innovativsten Firmen, die überleben. Die, die nicht so fit sind, gehen zugrunde oder werden aufgekauft. Das ist genau der brutale Entwicklungsweg eines ganz normalen Kapitalismus. Also insofern, Krise, erstens kein Betriebsunfall und zweitens notwendig für diese Produktionsweise. Und das finden wir eben, also diese scharfe Analyse der Krise wirklich zurückgeführt auf das Grundprinzip der kapitalistischen Produktionsweise, das finden wir nirgendwo anders als bei Marx. Und das ist auch, also als Marx dann wieder so ein bisschen behandelt worden ist, ich glaube, das war so eine Angst, die da im Raum stand, hoppla, den Leuten könnte ja vielleicht aufgehen, der gute Marx hat da doch nicht ganz so Unrecht. Und das würde ja bedeuten, wenn so etwas wie unsere damalige und heutige Bundeskanzlerin Frau Merkel in ihrer, ich glaube, Weihnachtsansprache ist es, ich verwechsel das immer, das eine ist Bundeskanzler, das andere ist Bundespräsident, Weihnachten oder Neujahr, also bei einer dieser Ansprachen 2008 sagte sie ja, wir werden Sorge dafür treffen, dass diese Krise sich nicht mehr wiederholt. Nach Marx würde das bedeuten, sie will den Kapitalismus abschaffen. Ist nicht zu erwarten bei Frau Merkel, aber vielleicht könnten ja andere Leute auf die Idee kommen, da könnte was dran sein, und wenn man dann wirklich Krisen beseitigen will, dann hilft eben nicht ein Investitionsprogramm oder ein neues Gesetz, sondern dann müsste man das Übel an der Wurzel packen und müsste eben wirklich an das Grundprinzip dieser Gesellschaft, an die Kapitalverwertung gehen. Deswegen also wurde der Marx erstmal so kurz hochgehalten und dann schnell wieder fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel, dass bloß niemand auf die Idee kommen könnte. Da ist was dran. Es ist noch wesentlich mehr dran. Ich will euch jetzt auch nicht zu lange strapazieren. Ich sehe nämlich gerade, ich habe schon länger geredet, als ich eigentlich reden wollte. Aber einen Punkt kann ich mir nicht verkneifen, auf den ich noch hinweisen will. Marx analysiert hier die Kapitalverwertung, er analysiert die Tendenzen der Kapitalverwertung. Wir finden vieles zu Arbeitslosigkeit, zu Krisen, zu Mehrwertproduktion im Kapital. Aber er geht auch sozusagen hinter die Kapitalverwertung. Er guckt sich an, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der die Arbeitskraft verkauft wird. Die Arbeitskraft als eine Ware ist ja nichts, was vom Himmel fällt, was seit Adam und Eva vorhanden wäre, sondern die Arbeitskraft als Ware ist ja ein historisches Produkt, setzt voraus, dass der Arbeiter oder die Arbeiterin in doppeltem Sinne frei ist, politisch frei, dass überhaupt ein Kaufvertrag eingegangen werden kann. Ein Sklave kann seine Arbeitskraft nicht verkaufen oder ein leibeigener Bauer. Und auf der anderen Seite aber auch frei von Lebensmitteln, die eine Alternative für mich bieten würden. Also warum verkaufe ich meine Arbeitskraft? Weil ich keine andere Chance habe. Ich muss meine Arbeitskraft verkaufen. Es gibt ja diesen schönen alten Spruch, was im Kapitalismus ist schlimmer als ausgebeutet zu werden. Das Einzige, was schlimmer ist, ist nicht ausgebeutet zu werden. Das heißt, im Unterschied zum antiken Sklaven oder zum leibeigenen Bauern, laufen wir vor unseren Ausbeutern nicht davon. Wir laufen hinter ihnen her und sagt, nehmt uns doch bitte. Und da ist jetzt die Frage, was ist es eigentlich für eine Gesellschaft, die auf der einen Seite Freiheit, der Sklave, der leibeigene Bauer war unfrei, wir sind frei, wir können gehen, wohin wir wollen, wir können Verträge abschließen, mit wem wir wollen, wo also auf der einen Seite Freiheit kombiniert wird mit Abhängigkeit, mit einer Abhängigkeit, die viel subtiler ist als die Peitsche eines Sklavenhalters. Bevor Marx zum Kapital kommt, zur Analyse des Kapitals, analysiert er die Warenproduktion, die kapitalistische Warenproduktion noch in Abstraktion vom Kapital, also die ersten drei Kapitel von dem ersten Band. Und wenn man das liest, das gehört so schon zu den etwas komplizierteren Teilen des Kapitals, aber man hatte auch einen sehr großen Erkenntnisgewinn, dann geht es eigentlich darum, dass so eine warenproduzierende Gesellschaft, also wo Abhängigkeit und Freiheit diese Symbiose eingehen, dass das eigentlich etwas im ganz wörtlichen Sinne Verrücktes ist. Wir sind an diesen Irrsinn gewöhnt, deswegen fällt er uns nicht auf. Aber eigentlich ist er irrsinnig. Was ist das Grundprinzip von so einer warenproduzierenden Gesellschaft? Die Menschen da drin, die Produzenten, die sind auf der einen Seite allseitig voneinander abhängig über die Arbeitsteilung. Ich produziere nur bestimmte Sachen, habe aber eine Fülle von Lebensbedürfnissen. Ich bin von ganz vielen anderen abhängig, die sind von mir abhängig. Allseitige Abhängigkeit. Aber gleichzeitig ist die Produktion als Privatproduktion organisiert. Ich produziere, als wäre ich der Einzige im Universum, unabhängig von allen anderen. Nach meinen Entscheidungen, okay, ich versuche meinetwegen abzuschätzen, was sind die anderen bereit zu zahlen, was gefällt ihnen, was nehmen sie ab. Aber das ist meine Einschätzung, die kann hinhauen oder die kann nicht hinhauen. Und der neben mir konkurriert mit mir mit seiner Einschätzung. Also wir haben eine Gesellschaft, Warenproduktion bedeutet allseitige Abhängigkeit. Wir tun aber mal so, als wären wir total unabhängig. In der Psychiatrie bezeichnet man sowas, glaube ich, als Schizophrenie. In der Marktwirtschaft bezeichnen wir das als normal. Und diesen Punkt analysiert Marx, er sagt, was sind das eigentlich für gesellschaftliche Beziehungen, die da stattfinden, wenn sich die Einzelnen so atomistisch zueinander verhalten. Auch die warenproduzierende Gesellschaft besteht natürlich aus gesellschaftlichen Beziehungen, aus Beziehungen der Menschen, der Produzenten zueinander, aber diese Beziehungen sind immer nur vermittelt über Sachen. Im Tausch, ich tausche Ware gegen Geld. Ich investiere Kapital, um Profit zu bekommen. Ich verleihe Kapital, um Zinsen zu bekommen. Das heißt, diese ganzen Beziehungen in einer warenproduzierenden kapitalistischen Gesellschaft sind vermittelt über Dinge und diese Dinge erlangen ein Eigenleben. Die verselbstständigen sich. Gibt es Aufklärungsunterricht? Jeden Tag im deutschen Fernsehen. 7:55 der Börsenbericht. Da spielen sich zum Teil wunderbare Szenen ab. Da steht ein Reporter oder jetzt auch häufig eine Reporterin und sagt, ja, also heute hat der DAX etwas geschwächelt. Nach einem guten Anfang ist er eingebrochen. Was wird er wohl morgen machen? Wie wird es wohl weitergehen? alle starren gebannt auf den DAX. Ein leidendes, manchmal ein glückliches Wesen. Und wir starren da drauf. Die spinnen nicht, die uns das erzählen. Das ist Realität. Das ist die Realität einer kapitalistisch warenproduzierenden Gesellschaft, dass diese gesellschaftlichen Dinge wie Waren, Wert, Aktienkurse, Kapitalverwertung und so weiter, dass die sich verselbstständigen. Und das ist ja auch genau das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen können. Wir sind umgeben von einer Welt von Sachzwängen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Deutschland zum Beispiel, nicht? Deutschland ist das Bruttoinlandprodukt Deutschlands. Das ist so hoch wie nie in der Geschichte. Aber wir müssen sparen, das ist ein Sachzwang. Wir müssen weniger ausgeben für soziale Belange als vor 30 Jahren, wo das Bruttoinlandprodukt, also dieser Maßstab für den produzierten Reichtum, geringer war. Das ist ein Sachzwang. Da führt einfach gar kein Weg vorbei. Und wer sagt, nee, machen wir es doch mal anders, das ist ein heilloser Träumer. Da ist was dran. Das sind Sachzwänge unter kapitalistischen Bedingungen. Nicht notwendigerweise in jeder Gesellschaft, sondern in kapitalistischen Bedingungen. Diese Sachzwänge zu analysieren, kritisch zu zerlegen, das war auch einer der Ansprüche von Marx in seiner Analyse. Das Kapital hat ja den schönen Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Er wollte die politische Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaft seiner Zeit, auseinandernehmen. Die war damals schon genauso in diesem Sachzwangdenken befangen, wie das heute ist. Er wollte aber aufzeigen, wo kommt das her? Und was er aufgezeigt hat, unter der Überschrift Fetischismus, war, dass genau diese Art von über Dingen vermittelte Beziehungen, genau diese Sachzwänge, diese Fetischismen notwendigerweise hervorbringen. Und diese Fetischismen, dass die Ware Wert besitzt, dass das Kapital sich verwertet, dass es Zins abwirft, das strukturiert unsere Wahrnehmung. Am Ende von dem dritten Band schrieb er, die Produktionsagenten leben in einer verzauberten Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre miteinander zum Tanz ausgehen. Also diese angeblich selbstständigen Produktionsfaktoren, Kapital und Boden, werden zu den bestimmenden Größen. Die Dinge tanzen miteinander. Nicht als irgendwas, was ich jetzt die Bild-Zeitung ausgedacht hätte, sondern als eine Anschauungsweise, eine Wahrnehmungsweise, die notwendigerweise aus diesen Verhältnissen entspringt. Das heißt, was der Marx gemacht hat und warum ich also euch das so ans Herz lege, sich mit dem zu beschäftigen, er hat nicht nur analysiert bestimmte wirtschaftliche Vorgänge, er hat nicht nur analysiert, wie ist es denn möglich, dass Kapitalverwertung stattfindet, wie ist es denn möglich, dass es immer wieder zu Krisen kommt. Er hat auch analysiert, was dieser Kapitalismus mit unserem Kopf anstellt. Wie dieser Kapitalismus unsere Wahrnehmungsformen strukturiert. Wie dieser Kapitalismus uns bestimmte Selbstverständlichkeiten nahelegt, also wo wir gar nicht mal Fragen stellen. Seine einschneidendste Kritik an der politischen Ökonomie ist gar nicht so sehr, dass er ihr Fehler nachweist, sondern dass er ihr fehlende Fragestellungen nachweist. Am Anfang des Kapitals, im ersten Kapitel, in diesem Abschnitt über den Warenfetischismus, da schreibt er, die politische Ökonomie hat zwar mehr oder weniger den Zusammenhang von Wert und Arbeit entdeckt, also dass Arbeit Wert produziert. Sie ist dem versteckten, dem in dieser Form versteckten Inhalt auf die Spur gekommen, also dass in der Form Wert Arbeit versteckt ist, das hat bereits die klassische politische Ökonomie entdeckt. Aber, setzt Marx fort, sie, die politische Ökonomie, hat auch nie nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form annimmt. Also warum die Arbeit die Gestalt des Werts annimmt. Das wurde immer als selbstverständlich vorausgesetzt. Und das ist sozusagen der innerste Kern dieser marxischen Kritik. Diese Selbstverständlichkeiten, die so selbstverständlich sind, dass man nicht mal die Frage stellt, warum ist es so, dass genau die in Frage gestellt werden. Und wenn man das an den richtigen Punkten tut, dann kommt man eventuell auch darauf, hoppla, so muss das gar nicht sein mit diesem Kapitalismus. Das ist überhaupt nicht natürlich. Das erscheint uns nur so, das geht im Prinzip auch anders. Und wenn man mal auf den Trichter gekommen ist, dass diese ganzen Sachzwänge nur Sachzwänge sind, wenn wir den ganzen üblichen Schrott mit voraussetzen und nicht in Frage stellen, dann ist bereits der Anfang getan, sozusagen an dem Faden zu ziehen, wo sich die ganze Geschichte auflöst. Und ich denke, das hatte der Marx auch gemeint mit diesem Zitat, was ich am Anfang erwähnt habe, wo er sein Kapital, nicht gerade unbescheiden, als das schlimmste Missile bezeichnet hat, das man den Bürgern jemals noch an den Kopf geworfen hat. Wenn einem diese Selbstverständlichkeit nicht mehr so selbstverständlich wird, dann ist auch diese Gesellschaft zumindest mal erschüttert, wenn eine ganze Reihe von Leuten anfangen, darüber nachzudenken und darüber nachzudenken, wie sie denn dieser verbreiteten Schizophrenie Abhilfe schaffen können, dann bleibt auch nicht mehr so furchtbar viel vom Kapitalismus übrig. Und ich denke, das hatte der Marx mit seiner Analyse im Sinn. Das war jetzt ein ziemlich schneller, ziemlich fragmentarischer Ritt durch das marxische Kapital. Aber vielleicht hat es ja auch dem einen oder anderen Lust gemacht, in dieses Buch reinzugucken und zu sehen, was dran ist. Vielen Dank, dass ihr so lange aufmerksam durchgehalten habt.